Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich glaube, dass die Bedeutung Liszts für die Weiterentwicklung der Musik größer ist als die Wagners. Béla Bartók. Ich weiß, ich kompromittiere mich, wenn ich mich für ihn einsetze. Alfred Brendel. Er ist das Symbol des Klaviers geworden, das er in den Fürstenstand erhob. Ferruccio Busoni. Brachte er es als Spieler auf eine erstaunliche Höhe, so war doch der Komponist zurückgeblieben. Robert Schumann. War er doch einer derjenigen, die den Kampf gegen die Tonalität eingeleitet haben. Arnold Schönberg. Wien im Frühling 1819. Bei Karl Czerny, Beethovens Schüler und Klavierpädagoge, sitzt ein schmaler, blasser Siebenjähriger am Klavier. Mühelos spielt er vom Blatt, was man ihm vorlegt, improvisiert sofort über ein Thema und verblüfft Czerny. Begleitet wird der Junge von seinem Vater, Adam Liszt, einem Beamten im Dienste des Fürsten Nikolaus II. Esterházy. Der Vater setzt in den Sohn große Hoffnungen. Mein Sohn, du bist vom Schicksal bestimmt. In dir wird sich das erfüllen, was ich für mich geahnt habe. Mein Genie, zur Unzeit geboren in mir, wird sich in dir befruchten. In dir will ich mich verjüngen und fortpflanzen. Vom Schicksal bestimmt. Wer könnte daran zweifeln? Hatte nicht eine Zigeunerin dem jungvermählten Paar Adam und Maria Anna Liszt die Geburt eines Genies prophezeit? Und war nicht 1811 das Jahr des großen Kometen gewesen? 260 Tage lang konnte man den Himmelskörper sehen und am hellsten strahlte er im Oktober. Franziskus Liszt, geboren am 22. Oktober 1811. So steht es im Taufbuch der Pfarrkirche Unterfrauenheid, zu deren Kirchkreis Reiding gehörte, wo Franz geboren wurde. Reiding, heute im österreichischen Burgenland, gehörte damals zum Königreich Ungarn. Die dörfliche Idylle scheint kein rechter Ort für künstlerische Ambitionen. 1822 zieht die Familie nach Wien, wo Franz von Karl Czerny am Klavier und von Antonio Salieri in Harmonielehre und Komposition unterrichtet wird. Von hier aus beginnt der kleine Zauberer, wie die Wiener Allgemeine Musikalische Zeitung den Elfjährigen nennt, seine Karriere. Seine Ruhelosigkeit war ungeheuerlich. Das heißt, die Ruhelosigkeit gehört tief zu seinem Wesen. Allein das zu leben, was er gelebt hat. Salzburg im Sommer 2011. In einem Café in der Nähe des Festspielhauses treffen wir Dr. Nike Wagner, seit 2004 Leiterin des Kunstfestes Weimar, dem sie nach Liszts Klavierzyklus den Titel Pèlerinage, Pilgerreisen, gab. Sie ist Dramaturgin, die Ur-Urenkelin von Franz Liszt und Urenkelin von Richard Wagner. Er überschreitet überall Grenzen, ob das innerhalb der Stile der Komposition ist oder innerhalb der realen Grenzen Europas. Er hat eine Art multiple Identität und das ist etwas, was wir heute als sehr modern empfinden. Auftritte in London und Paris sollen die Karriere von Franz vorantreiben. Und er muss unbedingt Komposition studieren, in Paris. Die Familie verlässt Wien. 3 Monate fährt sie mit der Postkutsche durch Europa, denn das nötige Geld für die Seine-Metropole muss Franz erst noch einspielen. Er gastiert umjubelt in München, Augsburg, Stuttgart, Straßburg. Innerhalb kürzester Zeit feiert Franz auch in Paris Triumphe. Le Petit Litz erobert die Salons. Leistungsdruck, Termine, Lernen, Französisch und Transponieren, Latein und Komposition, Italienisch und Harmonielehre. Gerade findet Franz Wurzeln in der französischen Sprache und Kultur, da schickt ihn der Vater schon wieder auf Tourneen, nach London, durch Südfrankreich, die Schweiz. Der junge Franz ist erschöpft. Er beginnt seine Funktion als Wundervirtuose zu hassen. Ich hätte alles in der Welt lieber sein mögen als Musiker im Solde großer Herren, patronisiert und bezahlt von ihnen wie ein Jongleur oder der weise Hund Munito, schreibt er rückblickend. Ruhe findet der Junge nur nachts. Er nutzt auch diese Zeit noch, um zu lesen, vor allem in der Bibel. Franz fasst den Entschluss, Priester zu werden. Du gehörst der Kunst, nicht der Kirche, entgegnet der Vater. Paris im Spätsommer 1827. Franz Liszt sitzt alleine am Flügel, ohne die alltäglich gewordene Aufsicht des Vaters. Adam Liszt ist im Alter von 50 Jahren einem Gallenleiden erlegen. Nach Adam Liszts Tod muss der 16-Jährige sich um ganz pragmatische Dinge sorgen. Eine Wohnung für die Mutter und sich, Geld. Um das zu verdienen, wird er Klavierlehrer bei den Vornehmen von Paris. In den Pariser Salons lernt er das Who is Who der europäischen Künstlerszene kennen. Delacroix, Chopin, Berlioz, Mendelssohn Bartholdy, Balzac, Dumas, Rossini, Gautier, Musset und Heine, um nur einige zu nennen. Als Paganini des Klaviers wird er eine Pop-Ikone. Die Frauen liegen ihm zu Füßen. Kunstfreunde vergöttern ihn bis zur Hysterie. Listomanie nannte es Heinrich Heine später. Nike Wagner. In der Tat geistert immer noch durch unsere Köpfe oder die Köpfe der Musikwelt oder des Publikums ein sehr lächerliches und oberflächliches Klischee von Franz Liszt, der Klaviervirtuose einerseits und der Frauenheld andererseits. Beides ist nicht unwahr. Er war der berühmteste Klaviervirtuose Europas im 19. Jahrhundert. Er war fantastisch. Es ist vollkommen richtig. Und dass ihm die Frauen gehuldigt haben, kann man sehr gut verstehen. Mit der künstlerischen, unbändigen, fantastischen Ausstrahlung geht die erotische bei Künstlern sehr oft einher. Aber im Ernst gesprochen können wir doch bei sowas nicht stehen bleiben. Wir müssen doch fragen, was hat er hinterlassen? Interessiert er uns heute noch? Und wenn ja, warum? Die Karriere Liszts als Klaviervirtuose hatte einen direkten Einfluss auf das, was er hinterlassen hat. Der Großanteil seiner Kompositionen ist für das Klavier, das so sehr Bestandteil seiner selbst war, dass er dafür eine eigene Handschrift, einen eigenen Klang entwickelt hat. Mein Klavier ist für mich, was dem Seemann seine Fregatte, dem Araber sein Pferd. Mehr noch, es war ja bis jetzt mein Ich, meine Sprache, mein Leben, schreibt er in der Gazette Musicale. Dass das Bild vom umschwärmten Pianisten Liszts Leistungen als Komponist lange in den Hintergrund gerückt hat, hängt wohl auch damit zusammen, dass er zwischen Glanznummern und komplexeren Werken für Klavier wohl zu unterscheiden wusste. Erstere spielt der Virtuose öffentlich, letztere meist nur im engen Kreis. Ein späteres Stück, die Jeu d'eau à la Villa d'Este, die Wasserspiele in der Villa d'Este zum Beispiel, ist eines derjenigen, die ihrer Zeit weit voraus sind. Das ist bereits Debussy, wenn man so will. Das ist nicht mehr die alte Virtuosität, das sind die schönsten Klangflächen. Genf, 1835. Wenn ich nochmal eine Frau entführen sollte, würde ich den Gatten mitnehmen. Liszt ist mit der verheirateten Comtesse Marie d'Agoult aus Paris durchgebrannt. Das Paar lässt sich in Genf nieder, wo auch die erste Tochter Blandine geboren wird. Mit der Flucht aus Paris beginnen Liszts Lehr- und Wanderjahre, die Année de Pèlerinage. So auch der Titel des zu dieser Zeit begonnenen Zyklus von Klavierkompositionen, das Album eines Reisenden. Eines der Stücke trägt den Titel Vallée d'Obermann. Es ist inspiriert von Etienne Pivert de Senancours Briefroman Obermann. Literatur oder Gemälde als Hebel zu benutzen, um eigene künstlerische Inspiration in Gang zu setzen, verweist auf die Gattung der symphonischen Dichtung, die Liszt entscheidend befördern sollte. Auf diese Art und Weise über Literatur zu komponieren, war neu. In Genf beginnt Liszt rasch wieder zu konzertieren und Klavierunterricht zu geben. Mit 24 wird er Professor am Genfer Konservatorium. Und er beginnt, seine Ansichten zur Position des Künstlers in der Gesellschaft und zur Musik öffentlich zu machen. Gedanken, die ihn schon in Paris nachhaltig beschäftigt haben. Er kritisiert den Materialismus, der die Kunst zur Ware mache, und betont die religiöse und soziale Mission des Künstlers. Viele Leute verstehen nicht die religiöse Natur von Franz Liszt. Der Künstler hat für ihn auch eine Art priesterliche Rolle, eine Art Mission. Und die Mission, die erstreckt sich auf die heilige Sache der Musik. Und er entwickelt sozusagen für die heilige Sache der Musik in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo das noch nicht so war, entwickelt er ein starkes Selbstbewusstsein. Er promotet die Musik in seiner Person. Le concert, c'est moi. Als Liszt einmal vor dem russischen Zaren spielt, kann es der Zar nicht lassen, mit seinem Sitznachbarn zu schwätzen. Liszt bricht das Spiel ab. Der Zar fragt: Weshalb unterbrechen Sie Ihr Spiel? Sire, wenn der Zar spricht, müssen alle anderen schweigen. Da hat er eben ein ganz wunderbares, übergeordnetes Selbstbewusstsein entwickelt. Das galt ja nicht nur für ihn. Er wusste sich zu inszenieren, aber er war ja nicht eitel. Nicht? Er hatte die Sache der Musik bei seinen Kollegen genauso protegiert und vorangetrieben. Und wir können diesen Zug ja noch weiter verlängern, den priesterlichen Zug, den kunstmissionarischen Zug. Der geht ja dann bei ihm bis ins religiös-soziale. Diese Tausende von Benefizkonzerten, die er gemacht hat. Er hat viel Geld verdient, aber er hat es auch ununterbrochen gespendet. Addiert man alle Wege, die Franz Liszt zwischen 1835 und 1844 konzertierend zwischen den Metropolen Europas zurückgelegt hat, so ist er zweimal um den Globus gereist. 1837 reist Familie Liszt nach Italien. 1837 kommt Cosima, die zweite Tochter in Como, zur Welt. Doch in der Beziehung zwischen Marie und Franz beginnt es bereits zu kriseln. Die Trennung ist unausweichlich. 1843 wird sie endgültig. O mein wildes und fernes Vaterland. Pest, Winter 1839. Franz Liszt spielt Benefizkonzerte für die Opfer des Donauhochwassers. Hier dirigiert er auch zum ersten Mal. Die Ungarn feiern den verlorenen Sohn mit Hochrufen. Er sei Ungar, betont er von nun an nachdrücklich, bis an sein Lebensende. Er lauscht Zigeunerkapellen und sammelt ihre Melodien. Und er verarbeitet sie unter anderem für seine ungarischen Rhapsodien. Weimar, Februar 1848. Franz Liszt beginnt seine Arbeit als Hofkapellmeister. Er ist nicht allein. 1847 hat er in Kiew die Fürstin Caroline von Sayn-Wittgenstein kennengelernt. Der großherzogliche Hof sieht gnädig über diese Beziehung hinweg, die Bevölkerung Weimars nicht. Liszts Tätigkeit als Theatermanager, Dirigent und Komponist macht das ständige Konzertieren unmöglich. Das muss man sehr ernst nehmen, dieser Schritt. Und er hat mich auch immer verblüfft. Ab da hat er gesagt, ich bin jetzt kein Klavierspieler mehr, sondern ich bin Komponist. Und deswegen lasse ich mich in diesem doch relativ kleinen, ziemlich trostlosen Nest, verwaist nach Goethes Tod, lässt er sich also nieder, nimmt das Amt des Hofkapellmeisters an, führt die Oper dort und erlebt seine produktivsten 10 Komponistenjahre. Dass der sich so klar war darüber, als Klaviertose, eines Tages bin ich ihm verklungen und vertan, wenn ich mich jetzt nicht hinsetze und komponiere. Ich will was für die Unsterblichkeit tun. Und das tut er. Er komponiert unter anderem seine beiden berühmten Klavierkonzerte, die Graner Messe, seine berühmten 3 Liebesträume, deren bekanntester der Liebestraum Nummer 3 in As-Dur ist. Und er schafft 12 symphonische Dichtungen, Tondichtungen für Orchester, die das traditionelle Schema der Symphonie mit ihrer Gliederung in Sätzen verlassen und die mit musikalischen Mitteln Sujets hörbar machen, die zunächst außerhalb der Musik liegen. Zum Beispiel Gemälde, Literatur, literarische Figuren, aber auch Landschaften. Er erfindet die Gattung der Tondichter in symphonischen Dichtungen neu. Das ist ja kein Vertonen von Dichtwerken oder von Versen. Es ist, dass er den Geist einer Dichtung in Musik verwandelt. Eine Analogschöpfung im Musikalischen. Entscheidend für Liszts Ansatz ist, dass die Inspiration durch das Außermusikalische über die musikformalen Strukturen, das symphonische Ideal aller Beethoven, hinausgehen will. Die bedeutsamsten symphonischen Dichtungen Franz Liszts in der Weimarer Zeit sind die Dante-Symphonie und die Faust-Symphonie. Unmusik, die auf den Misthaufen gehört. So Johannes Brahms. Es bilden sich 2 Parteien. Um Johannes Brahms, die Brahminen, die Verfechter der absoluten Musik, und die Neudeutschen, die die ursprüngliche Spottbezeichnung Zukunftsmusik für ihre Werke im positiven Sinn übernehmen. Neudeutsch, das mag die Idee von einer integrierten politischen und nationalen Aussage vermuten lassen. Dem widerspricht allerdings die internationale Zusammensetzung der Begründer. Hector Berlioz, der Franzose, der mit seiner Symphonie Fantastique der Begründer der symphonischen Dichtung war. Franz Liszt, der Europäer, und der deutsche Musikdramatiker Richard Wagner. Das Verhältnis Liszt zu Wagner beinhaltet zugleich eines der problematischsten Kapitel in Franz Liszts Biografie. Wagner wäre ohne Franz Liszt ganz sicher nicht das geworden, was er geworden ist. Der Liszt hat ihn die 10 Jahre seines Schweizer Exils, Wagners Schweizer Exil, hat er seine Musik in Deutschland wachgehalten, gespielt, transkribiert, Wagner-Wochen gemacht, in Weimar den Lohengrin uraufgeführt. Liszt und Wagner waren sich bereits 1840 in Paris begegnet. Erst 1848 lernen sich beide näher kennen. Als Wagner sehr bald als Revolutionär fliehen muss, wendet er sich an Liszt. Und Liszt hilft. Er versteckt Wagner, besorgt ihm einen falschen Pass, gibt ihm Empfehlungsschreiben und Geld. Und Liszt beginnt schließlich, sich für die Idee vom eigenen Festspielhaus für Wagners Ring des Nibelungen einzusetzen. Er liegt damit dem Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach in den Ohren. Der Großherzog mag aber viel lieber italienische Musik. Er windet sich, weicht aus und lehnt schließlich ab. Auch die Aufführung Liszts eigener Werke ist, vor allem aufgrund des hohen Anspruchs an das Orchester in Weimar, wenig erfolgreich. Liszt hat wahnsinnig viel für seine Zeitgenossen getan. Für Wagner, Berlioz, Schumann, auch Chopin. Was haben denn die für ihn getan? Nämlich buchstäblich nichts. Das hat schon zu Lebzeiten von Liszt hat es das Werk ein bisschen runtergedrückt. Und der Charakter von Franz Liszt ist ja hochinteressant. Das ist kein für die Kompositionen gesehen ich-starker Durchsetzer, der sagt, ich bin der Größte, ihr spielt jetzt mal meine Werke oder ich führe sie selber jeden Tag auf. So war der nicht. Er war eben, wie gesagt, diskret mit seinem Ich. Zu einem gewissen Zeitpunkt, vor ungefähr 10 Jahren, hatte ich für Weimar eine neue Kunstperiode erträumt. Ähnlich der von Karl August, wo Wagner und ich die Koryphäen gewesen wären, wie einst Goethe und Schiller. Die Engherzigkeit, um nicht zu sagen, der schmutzige Geist gewisser örtlicher Verhältnisse, haben die Verwirklichung dieses Traums zunichte gemacht. Resümiert Franz Liszt in seinem 1860 aufgesetzten Testament seine Weimarer Zeit. Rom, Oktober 1861. Die geplante Hochzeit von Franz Liszt mit Caroline von Sayn-Wittgenstein ist geplatzt. Am Vorabend der Trauung hat der Papst die Erlaubnis zur Hochzeit zurückgezogen. Verwandte Carolines haben ihn überzeugt, ihre Ehe mit dem Fürsten sei keine erzwungene gewesen. Liszt kehrt Weimar den Rücken. In Rom kehrt er in die Salons zurück. In Rom heißt das vor allem in die Salons der höheren Geistlichen. 1862 stirbt Liszts älteste Tochter Blandine. Er komponiert Variationen über Weinen, Klagen für Klavier. Am Tiber konzentriert er sich fortan immer mehr auf seine Beziehung zu Gott, die ihn schon in der Jugend Priester werden lassen wollte. Er vollendet nach 5-jähriger Arbeit das Oratorium »Die Legende von der heiligen Elisabeth« und beginnt mit der Arbeit an einem weiteren Oratorium, »Christus«. Mitten in Liszts starke Konzentration auf seinen Glauben platzt die Nachricht, dass seine zweite Tochter Cosima ihren Gatten Hans von Bülow für Richard Wagner verlassen hat. Voll Sorge reist Liszt nach Bayern, um Wagner die Beziehung auszureden. Doch der, dank Ludwig II. Endlich ohne Geldsorgen, schenkt ihm kaum Gehör und schwärmt stattdessen nur von seinem gekrönten Gönner. Verbittert reist Liszt wieder ab. Rom, Sommer 1865. Mephisto hat sich als Abbé verkleidet, spottet man. Denn in den Gassen Roms hat man Franz Liszt in Priestersoutane gesehen. Er hat die niederen Weihen erhalten. Wenn sich der Mönch im Inneren vollständig herausgebildet hat, weshalb sollte ihm dann nicht das äußere Gewand entsprechen? aber ich vergesse, dass ich keinesfalls beabsichtige, Mönch im strengen Wortsinn zu werden. Trotz aller inneren Besinnung bricht die Ruhelosigkeit in List wieder aus. Es beginnt die Phase seiner Biografie, die er selbst das dreigeteilte Leben genannt hat. Geteilt zwischen Rom, Weimar und Budapest. Er komponierte, dirigierte und unterrichtete. Einen Teil des Jahres in Rom. Hier blieb er in Kontakt mit Caroline von Sayn-Wittgenstein, von der er sich aber mehr und mehr entfremdete. In Budapest wird er zum königlich-ungarischen Rat erhoben. Zu der Ehrung gehört auch eine Wohnung, die er immer mal wieder für ein paar Monate bezieht. Aus Weimar hat Karl Alexander um seine Rückkehr gebeten und er stellt ihm ein Apartment in der großherzoglichen Hofgärtnerei zur Verfügung. Ein paar Monate jedes Jahr bleibt Liszt dort. Und zwischen den drei Orten immer wieder diverse Reisen durch Europa. Glauben Sie mir, allen Jubel, alle Begeisterung würde ich hingeben, wenn ich nur einmal ein wirklich schöpferisches Werk hervorbringen könnte. Liszt zweifelt an sich selbst, aber er komponiert weiter und nimmt dabei bald weder auf Publikum noch Interpreten Rücksicht. Der Stern dessen, den er so unermüdlich gefördert hatte, der Richard Wagners, steigt und steigt. Nachdem Cosima nach der Trennung von Bülow 1870 Wagner geheiratet hat, kommt es 2 Jahre später zur Versöhnung in Weimar. Bei der Eröffnung der ersten Bayreuther Festspiele ist Franz Liszt Ehrengast. Doch Liszts Schicksal scheint es zu sein, kompositorisch bis heute im Schatten Wagners zu stehen. Er war ja eher ein intellektueller Komponist, ein literarischer Komponist, während Wagner ein dramatischer war. Die Familiengeschichte des Hauses Wagner, die hat zweifellos ihren Teil dazu beigetragen. Aber das kann ja wohl nicht alles sein. Also die Musikgeschichte an sich hat ihn da vernachlässigt. Zum letzten Mal begegnen sich Liszt und Wagner im Winter 1882-83 in Venedig. Wagner und Cosima verbringen hier des Klimas wegen die Winter. 3 Wochen nach Liszts Abreise stirbt Wagner. Nach seinem Tod wird Cosima die Herrin des grünen Hügels. Und zu den Festspielen 1886 braucht sie ihren Vater als Publikumsmagneten. Mit Husten und Fieber nimmt er an den Aufführungen teil. Die Lungenentzündung, die er sich holt, ist tödlich. Während der Trauerfeier improvisiert Anton Bruckner an der Orgel über Themen aus Parsifal von Richard Wagner.